Am 17. August besuchten die Delegation der Prinzenbeck-Partei Kambodschas unter Leitung vom stellvertretenden Vorsitzenden Tsap Naliput die Delegation der Gesellschaft der Japan-Koreaner für die friedliche Vereinigung unter Leitung vom stellvertretenden Vorsitzenden Kang Tae-Fan und weitere Ausländer und Auslandskoreaner den Sonnenpalast Gumsosan und erwiesen ihre Hochachtung vor Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il.